Wang Shiwai, ein konfuzianischer Weiser des 16. Jahrhunderts, würde Pad auf beipflichten. Er schreibt: Der Essenz der Phänomene hängt man den Namen Geist an. Dem Wirken des Geistes hängt man den Namen Phänomene an. In Wirklichkeit ist da nur eines, ohne Unterschied von innen und außen, von dies und das. Was das Universum erfüllt, ist sowohl ganz Geist als auch ganz Phänomene. Die Schüler akzeptieren als Geist den kleinen Schubladengeist, den sie vage als innen empfinden, und als Phänomene die Vielfalt der außerhalb ihres Körpers sich mischenden Dinge und Ereignisse. So folgen sie dem Äußeren oder konzentrieren sich auf das Innere und bringen die beiden nicht zusammen. Das wird nie ausreichen, um den Pfad zu betreten. Was für außerordentliche physische Wirkungen die spirituelle Energie haben kann, berichten zahlreiche Geschichten von Meistern des Qigong oder Tai Chi, der Schwertkunst oder des Aikido. Es gibt einen Film über Ui Shiba, den Begründer des Aikido, wie er sich mit über 80 Jahren dem gleichzeitigen Angriff mehrerer seiner Schüler stellt. Die im Kreis um ihn aufgestellten Schüler greifen ihn an. Aber urplötzlich, von einem Bild zum nächsten, das heißt innerhalb einer 1/16 Sekunde, erscheint er außerhalb des Kreises, während die Schüler zusammenprallen. Ich habe selbst die Demonstration eines japanischen Schwertmeisters gesehen. Er hielt eine Hand mit der Handfläche nach unten, ein gutes Stück über dem Kopf eines am Boden liegenden Freiwilligen und forderte diesen auf, sich zu bewegen. Der am Boden liegende erzählte mir dann später: Ich war bewegungsunfähig. Nicht, dass ich hypnotisiert gewesen wäre, aber ich habe eine gewaltige Kraft gespürt, die von dieser Hand ausging und mich zu Boden drückte. Ring of Fire ist ein Dokumentarfilm eines britischen Brüderpaares, Lawrence und Lorne Blair, die 10 Jahre lang auf den Vulkaninseln Indonesiens gefilmt haben. In Jakarta bekam Lorne eine Augenentzündung und ging zu einem Akupunkteur. Dieser setzte Nadeln an den entsprechenden Stellen, hielt diese Nadeln aber fest. Lorne berichtete von elektrischen Schlägen durch die Nadeln und von unkontrollierbaren Muskelbewegungen. Im Film ist sein Zucken deutlich zu sehen. Der Arzt erklärte, er sende Qi durch die Nadeln. Und nach der Behandlung wurde er gebeten, noch weitere Qi-Demonstrationen zu geben. Zuerst berührte er Lawrences Hand. Und dieser zog nach kurzer Pause seine Hand sehr schnell weg. Er sagte, er habe einen plötzlichen starken Hitzestoß gespürt. Simi, die Tontechnikerin, schaute besonders skeptisch drein, sodass der Arzt die Demonstration für sie wiederholte. Sie legte eine Hand auf seinen entblößten Bauch und zog sie kurz darauf mit verblüfftem Gesichtsausdruck wieder zurück. Man sieht sie dann noch einige Sekunden kichernd und ihre Hand schüttelnd. Der Arzt beendete seine Demonstration damit, dass er sich von den Filmleuten ein Stück Zeitung geben ließ, dieses zusammenknüllte und dann seine Hand mit starr ausgestrecktem Arm einige Zentimeter vor das Papier hielt. Nach einigen Sekunden ging ein Schauer durch seinen Körper, dann den Arm entlang und das Papier ging in Flammen auf. Angesichts der verdatterten Gesichter der umstehenden Filmleute, ganz abgesehen von der offensichtlichen Bescheidenheit und Ehrlichkeit des Arztes, kann man beim Betrachten des Films kaum den Eindruck gewinnen, es handle sich um eine vorbereitete Szene. Der Arzt sagte, jeder könne diese Energie erzeugen, wenn er nur täglich meditiere. Außerdem sei es beim Umgang mit dieser Energie besonders wichtig, keine negativen Emotionen oder Aggressionen zu haben, denn sie sei neutral und könne bei falscher Anwendung ebenso schaden, wie sie beim richtigen Gebrauch nützlich sei. Also, Vanessa, wie haben wir uns jetzt die Materie vorzustellen, diesen Stoff, aus dem die Welt gemacht ist? Wie stellen wir uns das Atom vor, unsere kleine unteilbare Billardkugel? Vielleicht können wir sagen, es sei eine durch Elektronenschalen festgelegte Oberfläche oder Grenze im bereits vollen Raum. Der Kern ist dann eine tiefer liegende Oberfläche im vollen Raum und die Neutronen und Protonen bis hinunter zu den Quarks, bis hinunter zu was, sind ebenfalls Oberflächen in der Fülle des Raums. Mit Oberfläche meine ich Grenze, also etwas, das einen Raumteil vom anderen abgrenzt. Und diese Grenzen erscheinen uns aufgrund der Interaktion unserer Sinnesorgane oder ihrer instrumentellen Verlängerungen mit der Fülle des Raums. Mit bloßem Auge sehen wir die Oberflächen von Bäumen, Steinen, Menschen und so weiter. Unter dem Mikroskop sind die Grenzen im Raum auf einer tieferen Ebene gezogen und so weiter. Materie ist nichts als Grenzen. Grenzen in Grenzen in Grenzen, in der Fülle des Raums. Und was ist diese Fülle? Nun, für die Physiker ist die Fülle des Raums Energie, wie wir gesehen haben. Aber das Bewusstsein können sie trotz aller Bemühungen irgendwie auch nicht loswerden, wie ich dir im nächsten Brief zeigen möchte. Siehst du schon, wo wir hinwollen? Gehen wir also weiter. Zum Bewusstsein im Raum.